Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Filmexe Podcast. Wir haben uns hier wieder an einem Sonntag eingefunden und zwar rede ich mit... Du redest mit mir, John, hallo. Und mir, Stefan. Genau, und ich bin Tim. Und dieses Mal werden wir uns unterhalten über die Serienneustarts 2017, was auf uns jetzt zukommt in diesem Jahr. Vielleicht neue Serien auch, müssen ja jetzt nicht unbedingt irgendwie zweite, dritte, vierte, was auch immer, Staffeln von Serien sein, die schon laufen. Genau. Und werden am Ende dann nochmal einen kleinen Überblick darüber geben, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, was wir so in letzter Zeit gesehen haben. Ja. Genau. Und dann richte ich jetzt erstmal das Wort an John und frag dich, was ist denn so konkret die erste Sache, die dir in den Kopf kommt für 2017 serienmäßig und worauf freust du dich am meisten? Weil wahrscheinlich kommt dir das auch am ersten in den Sinn. Ja, also als erstes in den Sinn gekommen ist mir tatsächlich eine Serie, die schon gestartet ist, aber nicht hier in Deutschland, aber in England und in den USA. Zwei Folgen sind, glaube ich, draußen von Tabu, falls dir das was sagt. Eine Serie von und mit Tom Hardy, produziert von ihm und seinem Vater, wenn ich mich nicht irre. Und ja. Ich habe in die erste Folge nur zur Hälfte reingeschaut und kann deswegen noch gar nicht so viel dazu sagen. Es spielt so, oder vielleicht hast du sie schon gesehen, Tim? Ich bin auf dem neuesten Stand, ja. Also drei Folgen sind bisher raus, die habe ich alle gesehen. Ja. Das spielt im schmutzigen England. Genau, ne? Genau. Genau. Und Tom Hardy, ich will eigentlich gar nicht so viel verraten, Tom Hardy ist jemand, der aus Afrika wiedergekommen ist. Und es ist eine sehr schleichende Serie, das Pacing ist langsam, aber es wird von Folge zu Folge besser. Und generell finde ich den Stil und die Machart von der Serie auch sehr, sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Und da scheinen wir auch nicht die einzigen beiden zu sein, weil ich glaube, die Serie sitzt momentan bei IMDb auf 9,2. Ah, okay, schick. Oder sowas in der Richtung. Also die kriegt ganz hohen Critical Acclaim von der ganzen Welt. Und ja, also ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Serie ist, die man verfolgen kann und sollte. Ja. Wie gesagt, ich habe erst die Hälfte der ersten Folge geschaut und auch nicht über Kopfhörer. Ja. Das heißt, ich hatte tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, so ein bisschen manchmal den Dialogen zu folgen, weil die auch so ein älteres Englisch sprechen oder beziehungsweise man muss doch sich ein bisschen konzentrieren, da wenn man die Serie schaut. Also so nebenbei ist schwierig, finde ich. Hatte auch das Gefühl, wie gesagt, erste Hälfte, erste Folge ist ein bisschen langsam, schleichend im Aufbau, aber das macht ja nichts. Also mir macht das nicht unbedingt was. Und bin da gespannt. Auf jeden Fall war das so die erste Serie, die mir eingefallen ist, die auch schon gestartet ist. Stefan, du hast noch nicht irgendwie reingeschaut oder so, glaube ich, ne? Nee. Okay. Und dann eine andere Serie ist mir dann auch in den Sinn gekommen, die halt schon gestartet ist. Nee, ist falsch, in die vierte. Na komm, warte mal mit der und lass mal jetzt erstmal Stefan rankommen. Ja, wir machen das schön Reihe um, merkst du dir einfach. Okay, also ich habe mal hier geguckt, was es noch so gab und vor den Neustarts gibt's jetzt eigentlich nichts, was mich so mega reizen würde, außer vielleicht die ganzen, damit wir die vielleicht am Anfang schon mal weg haben, die ganzen Marvel-Serien, die jetzt noch kommen im nächsten Jahr. Von Netflix. Ja, also du redest jetzt wirklich von komplett Neustart, also keine zweite, dritte Staffel. Achso, nee, ich dachte, da kommen wir später zu. Ja, okay. Also bei Neustarts würde ich jetzt einfach mal die Marvel-Serien kurz abhaken. Da kommen ja drei sogar. Mhm. Hier Iron Fist mit dem Lancel, nee, wie heißt der? Von Game of Thrones. Doch, Lancel Lannister? Heißt der nicht Lancel? Lancel ist der andere. Ich meine nicht Lannister, den Tyrell. Dann weiß ich es nicht. Den Bruder von Marjorie jedenfalls. Dann kommt noch Marvel The Punisher, den man ja aus Daredevil der zweiten Staffel schon kennen sollte. Darauf habe ich richtig Bock. Ja, da weiß ich nicht, ob ich da so Lust drauf habe. Ich freue mich eigentlich am meisten auf die Defenders halt, wenn alle zusammentreffen. Also Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage und Daredevil, die kommen alle zusammen und dann, ja, keine Ahnung, was retten die Welt vor irgendwem. Ja. Ja. Also, wenn man jetzt die Marvel-Serie wenn man jetzt die Marvel-Serien kennt, also ich finde, die Qualität ist da ziemlich schwankend. Also Daredevil Staffel 1 war richtig gut. Dann kam, glaube ich, Jessica Jones. Das war so mäßig. Der war halt der Schurke ganz cool. Daredevil Staffel 2 fand ich auch nicht so gut. Und jetzt Luke Cage fand ich wieder richtig gut. Okay, aber kurze Frage, fandst du Daredevil Staffel 2 besser oder schlechter als Jessica Jones? Weil ich fand Jessica Jones, also ich hab Luke Cage bisher noch nicht gesehen. Mhm. Ich hab, wie gesagt, nur Daredevil 1, 2 und Jessica Jones erste Staffel geguckt. Und da fand ich Jessica Jones mit leichtem Abstand das Schlusslicht, eigentlich, um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube, das würde ich auch so sehen. Obwohl, na, Daredevil 2 und Jessica Jones sind schon nah beieinander. Die sind. Aber fandest du den Punisher in der Staffel 2 nicht eigentlich so ziemlich das Beste an der zweiten Staffel? Ja, schon. Von Daredevil? Aber ich weiß jetzt nicht, ob seine Geschichte jetzt so spannend ist, was sie noch mit ihm erzählen wollen. Also die Figur an sich ist ganz cool, aber ja, kommt drauf an, was sie daraus machen. Ja. Aber also es ist jetzt, was man davon erwarten kann, ist sicherlich, sind halt Netflix-Serien, die werden nicht so wirklich schlecht sein. Die haben jetzt ja auch schon Erfahrung mit Marvel, mit den Sachen. Ja. Kriegen sie auch ganz gut hin. Also Jessica Jones ist immer noch keine schlechte Serie. Hat halt schlechte Elemente zwischendrin, aber. Ja, du hast halt immer ein relativ gutes Grundangebot, ne, was sie irgendwie abliefern, so von der Qualität her. Es kann halt nicht komplett scheiße sein. Ja, genau, so würde ich das auch sehen. Und ja, und also mehr kann man jetzt dazu auch nicht sagen. Wenn man es kennt, absolut, dann freut man sich sicherlich drauf, und wenn man kein Fan ist, dann ist es halt da. Ohne Mist, Leute, ne? Also mir fällt jetzt ein bisschen schwer, wirklich komplett neue Serien aus dem Hut zu zaubern für 2017. Also ich habe x Serien, die in die zweite, dritte oder keine Ahnung was Staffel gehen, worüber wir reden können, aber mir fällt jetzt echt, Also das so macht, Neustarts, das, was soll denn da sein? Das macht überhaupt nichts, weil mir fällt einer ein, über den du bestimmt was sagen kannst und auf den du dich vielleicht sogar freust, könnte ich mir vorstellen. Und zwar startet im Mai Star Trek Discovery. Und da hätte ich gedacht, dass es doch dein Gebiet ist. Nicht? Naja, also ich freue mich schon drauf, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zu Star Trek serienmäßig nicht die allergrößte Affinität habe. So. Okay. Das ist an mir immer ein bisschen vorbeigegangen. Hm. Also, ja, ich freue mich, dass da was kommt und wird interessant zu sehen, wie das so in der heutigen Zeit dann ausschaut, ne? Ja. Serienmäßig, aber das haut mir jetzt alles nicht vom Hocker. Also die Dinger, über die ich gern reden würde, sind eigentlich alles Sachen, die in mehrere Staffeln gehen wieder quasi. Okay. Ja. Ist ja bei mir deswegen, eigentlich auch so der Fall. Ja, deswegen fange ich einfach mal an. So, also ich hätte noch ein paar Serien, die schon neu starten. Okay. Aber wir können auch. Nee, komm, wir machen jetzt die Serie Neustarts erstmal. Okay, also ich kann jetzt über die nicht viel sagen, ich kann sie halt nur mal ankündigen, so nennen. Ja. Da habe ich einmal American Crime Story. Das ist Ableger von American Horror Story. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon gesehen habt. Ich habe da zwei Staffeln gesehen. Von American Horror Story? Ja. Ich habe ein bisschen mehr davon geschaut, ja, aber die letzten Staffeln gar nicht mehr. Aber irgendwie, ich finde das Konzept eigentlich ganz cool, sich so jede Staffel was Neues rauszusuchen, neues Horror-Genre quasi. Und das wollen sie jetzt mit Krimis auch machen. Und die erste Staffel soll um den Fall von O.J. Simpson gehen. Was ich schon super interessant finde. Ich weiß aber noch nicht, ob die gestartet ist oder nicht. Ja, achso. Ich dachte, die wäre schon vor ziemlich langer Zeit gestartet, auf jeden Fall. Nee, es gab noch eine andere O.J. Simpson-Dokumentation. Ja, das war was anderes. Okay. Ich weiß nicht, wie das Killing O.J., glaube ich, hieß. Sowas. Und also das Thema O.J. Simpson finde ich mega spannend. Das ist auch schon richtig oft verwurstet worden, aber vielleicht kriegen sie noch was Spannendes draus. Dann habe ich I'm Dying Up hier, worüber ich irgendwie gar nichts sagen kann, außer dass es da um Stand-Up-Comedy in den 70er Jahren geht. Und mal gucken, was man daraus macht. Okay, das ist ein cooler Titel für eine Stand-Up-Comedy-Serie. Ja. Also wirklich jetzt. Und da machen, glaube ich, auch bekannte Leute mit, aber ich habe leider vergessen, welche. Können wir ja jetzt vielleicht im Laufe noch mal kurz recherchieren. Dann habe ich noch The Terror, auch eine Horror-Anthology-Serie wie American Horror Story, wo es da geht, in der ersten Staffel, dass es eine Expedition zur Antarktis gibt und da passieren dann schlimme Dinge. Ich musste da direkt an H.P. Lovecraft denken. Weil das sehr oft in seinen Geschichten vorkommt. Deswegen, glaube ich, dass mich das auch interessieren würde, weil wer H.P. Lovecraft kennt, das ist, kann man sich verlieren in diesen ganzen Geschichten und in dem ganzen Stil. Und wenn das so aufgemacht ist, dann wäre das mal vielleicht eine richtig gute Lovecraft-Interpretation. Gibt's nicht so oft im Fernsehen. So viel kann ich dazu aber auch nicht sagen. Und dann kommt noch natürlich You Are Wanted von Matthias Schweighöfer, die neue Amazon-Serie. Oh, komm, hör auf. Und, wirklich, nee, das müssen wir nicht mal erwähnen. Das ist wirklich, das ist einfach, wieso denn? Nee. Also, ich finde es eigentlich schon erwähnenswert, weil es einfach die erste deutsche Serie ist, die von Amazon produziert wird. Und okay. Das ist ja auch dann richtungsweisend. Wenn das jetzt ein Flop wird, dann macht Amazon das vielleicht nie wieder. Hm. Und das, also deutsche Serien sind durchaus schon mal sehenswert. Ob es jetzt von Matthias Schweighöfer, na gut, dass der jetzt dahinter steht, ist wieder was anderes. Aber Zuschauer wird es schon finden. Dann finde ich das ganz gut, wenn Amazon sich dann mehr ins deutsche Fach traut. Dann kann ich mir schon vorstellen, okay, wenn da Geld hintersteckt, dass da wirklich gute Sachen draus kommen. Hat ja Netflix auch letztens versucht, mit Marseille und The Crown. Ja, richtig. Dann sind sie nach Frankreich und England gegangen. Deutsche ist, glaube ich, auch gerade sogar geplant. Mhm. The Crown hat dazu abgeräumt bei den Globes. Also, sorry, aber die machen das überall. Also, die machen das jetzt nicht nur in England. VOA ist auch nichts Amerikanisches, sondern ich glaube Australien oder sowas. Also, es ist, die machen das überall. Das ist jetzt nichts Neues. Naja, aber na gut, Frankreich ist schon die erste Eigenproduktion für Netflix gewesen, aus Frankreich. Und die ist, würde ich mal sagen, stark gefloppt. Also, die war auch extrem schlecht einfach. Deswegen, also ich finde es einfach nur interessant, dass es jetzt auch nach Deutschland rübergeht, weil das gab es wirklich noch nicht bisher, eine deutsche Eigenproduktion. Ja. Ja, das war es dann eigentlich von den Neustarts, die ich noch so hatte. Ja. Ich habe noch einen ganz unkonkreten Neustart und für den gibt es überhaupt kein Datum und wahrscheinlich startet die Serie auch nicht 2017 und vielleicht startet sie auch nie. Ich finde sie aber trotzdem, ich finde... finde es interessant, ich habe es auch schon mal irgendwo erwähnt, aber nicht im Podcast, glaube ich. Und zwar ist eine Serie vom BBC in Planung, beziehungsweise gerade in wird gerade produziert. Und zwar heißt die Serie wahrscheinlich His Dark Materials, was der englische Titel ist von einer Trilogie, einer Buchtrilogie. Und den meisten ist die wohl eher geläufig unter dem ersten, unter dem Titel des ersten Bandes, Der Goldene Kompass, ist so eine Fantasy-Buchreihe. Ja, alles gelesen. Genau, und der Film war ja ziemlich mies, finde ich zumindest. War einfach ein Flop. Genau, unter den Erwartungen, stark hinter den Erwartungen zurückgeblieben und es gab ja dann auch keine Fortsetzung mehr. Fand ich auch richtig so. Und das wollen sie aber nochmal auflegen als richtig gute Serie und als Serie kann ich mir das auch vorstellen. Und wenn die da die richtigen Ideen hinterbringen, einen guten Stoff würde das eigentlich liefern, meine ich. Also vor allem der zweite und der dritte Teil, die sind sogar noch ein bisschen stärker gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es ist auch 10 Jahre her, dass ich die Sachen gelesen habe, aber eigentlich bietet das eine ganz gute Grundlage. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tim, weil du hast du gerade gesagt, du hast die auch mal gelesen. Ja, ja, also natürlich bietet es eine ganz gute Grundlage. Ich meine, jede Fantasy-Buchreihe würde wahrscheinlich als Serie ganz gut funktionieren. Hm. Ich meine, also mir fällt jetzt prompt, hätte es Herr der Ringe nicht gegeben, man würde jetzt 4 Staffeln Herr der Ringe machen und als Serienfinale hält man die Stadt von Helms Klamm, du, würde auch funktionieren. Ja, na gut, kann man ja mal ein bisschen im Hintergrund behalten, einfach im Hinterkopf. Ist Dark Materials. Worauf basiert das nochmal? Das basiert auf einer Buchreihe von, ich glaube, Pullman heißt der Autor, der Goldene Kompass, das magische Messer, das Bernstein-Teleskop geschrieben hat. Ja, ja. Genau. Könnte aber ganz interessant werden, glaube ich. Ich habe jetzt nochmal geguckt zu I'm Dying Up Here. Da machen keine großen Namen mit als Darsteller, ist aber created by Jim Carrey. Und okay. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein Alleinstellungsmerkmal ist, was sich lohnt oder so. Aber der war ja auch als Stand-Up-Comedian damals mega erfolgreich. Wahrscheinlich hat er dann gute Erfahrungen damit. Also ich bin auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich die Serie, auf die ich mich am meisten freue im nächsten Jahr. Gibt aber noch keinen Starttermin oder so. 4. Juni. 4. Juni, okay. Genau. Ja. Und dann können wir zu den Fortsetzungen kommen. Ich meine, fast jede Serie, die man so momentan schaut, wird ja irgendwie wahrscheinlich jetzt in die Verlängerung gehen oder so. Ja. Und viele habe ich gesehen, die mich jetzt so interessieren, die weitergehen, starten mit der neuen Staffel alle im Mai, was ich ganz interessant finde. Also zumindest, ich glaube, gleich 6 Serien, die ich mir aufgeschrieben habe, gehen im Mai weiter. Aber Tim, willst du dann einfach mal jetzt eine ansprechen? Ja, Gott, ey, es gibt so viele. Ja, und vor allem, ich habe auch mal überlegt, also bevor wir jetzt mit der Aufnahme irgendwie gestartet haben, ob ich eine Top 5 zusammenstellen kann, aber das kann ich nicht mal, weil es einfach so, so eng alles beieinander liegt. Und ich wollte gleich mal reinwerfen, Fargo und Better Call Saul, ja, die beide in die dritte gehen. Genau, und das sind auch... Ja, die beide in die dritte Staffel gehen. Das sind die beiden, du hast direkt die beiden Serien gesagt, wo ich mich am meisten auf die nächste Staffel freue tatsächlich. Also, ja, ja genau, die sollen ja beide im Frühling starten. Im März, genau. Better Call Saul ist bereits Datum bekannt. Habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, dachte ich nämlich auch März. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, 8.4. AMC, aber muss auch nicht stimmen. Ja, Better Call Saul freue ich mich unglaublich darauf. Man weiß ja jetzt, der Darsteller, ich habe den Namen vergessen, von Gus Fring aus Breaking Bad wird auch mit dabei sein. Ist dabei. Ist er nicht immer da? Achso, Gus. Ich glaube sogar eventuell der Darsteller Aaron Paul, der Jesse in Breaking Bad spielt, wird auch irgendeinen Auftritt haben, in welcher Form auch immer, weiß man natürlich noch nicht, vielleicht Nebenstrang oder so. Wird auf jeden Fall sehr interessant, freue ich mich sehr drauf, ja. Und du wahrscheinlich auch? Und vor allem, ja, absolut. Ich finde auch, dass die Serie innerhalb von 2 Staffeln so eine der besten Entwicklungen hingelegt hat für mich. Also ich weiß noch, ich habe die erste Staffel geguckt, fand sie nett, aber nicht überragend. Und ich fand, dass die zweite Staffel so einen gewaltigen Qualitätssprung gemacht hat. Ja. Also die Szene, wo er mit dem Scharfschützengewehr zielt, ne, für 5 bis 10 Minuten gefühlt, ist von der Spannung her immer noch eine der spannendsten Szenen aus dem gesamten letzten Jahr, für mich serientechnisch. Und wenn die jetzt noch mehr das Breaking Bad-Universum darin irgendwie miteinander verweben, was ich noch zutraue, dass sie es können, also ich glaube schon, dass sie das richtig gut hinbekommen können, dann freue ich mich da richtig, richtig doll drauf. Ja, und um dann noch über Fargo zu sagen. Fargo ist halt... Also ich bin wirklich interessiert, wie sie es machen. Ich war nach der ersten Staffel, dachte ich, oh Mann, wie können die denn da eine zweite Staffel machen? Haben sie gemacht und es war großartig. Ja. Und jetzt stellt sich mir irgendwie diese Frage noch mehr als bei der ersten zu der zweiten, weil ich mir denke, ey, wie wollen sie dieses Once-in-a-Lifetime-Ding jetzt noch ein drittes Mal machen irgendwie? Weil für mich war irgendwie gefühlt, du könntest Fargo Staffel 2 auch einfach nehmen und sie Fargo Staffel 1 nennen und danach Schluss machen und sagen, das ist Fargo. Und dann würde man auch sagen, boah, das ist ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Und das haben sie jetzt irgendwie 2-mal gemacht. Und wenn die das echt noch ein drittes Mal hinbekommen, also dass die dritte Staffel zu Ende ist und ich wieder sage, ey, das war richtig krass, kratzt an der 10 von 10, denn gebe ich eine Standing Ovation persönlich bei mir zu Hause. Also da bin ich richtig gespannt drauf auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass sie es, was ich aber hoffe, und da sollen sie es bitte nicht übertreiben, ist diese, ja, ich finde Fargo Staffel 1 hatte so erste Anleihen dazu, halt so, dass sie diesen eigenen Stil fahren ein bisschen, so mit Kamerawinkeln, Einstellungen, Schnittfolge und so weiter. Ja. Und die zweite hat dann nochmal vollkommen einen draufgepackt, wo es schon so Augenblicke gab, wo ich für mich selbst dachte, oh Leute, jetzt tretet ihr aber ein bisschen zu doll auf das, wir sind einzigartig Pedal drauf. So, also passt auf, dass es nicht übertreibt. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie diesen gleichen Aspekt noch mal raufknallen für die dritte, dass die Serie dann irgendwann zu einem Punkt kommt, wo ich für mich selbst sage, okay, das ist stilistisch jetzt einfach nicht mehr cool, das ist einfach drüber, jetzt so langsam. Aber das werden wir dann ja sehen. Aber sie laufen in die Richtung, finde ich, dass das passiert. Also ich hoffe, dass sie es tatsächlich auch, was du gesagt hast, nicht zu sehr so in stilisieren im Sinne von, dass die Technologie und so weiter, das soll ja 2010, glaube ich, spielen, irgendwie so zu sehr in den Vordergrund rücken. Ich weiß nicht, kennst du ansonsten schon den Cast, der bekannt ist? Ich glaube, der Jason Boyega aus Force Awakens spielt mit, oder? Oder war der für Stranger Things, zweite Staffel? Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, der war Stranger Things. Ja. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, es sind bekannt als Cast schon mal Ewan McGregor. Ja, der das aber, ist großartig. Na, genau. Und der spielt halt auch einen Polizisten, aber ein bisschen, habe ich gelesen, in einer anderen Rolle, also ein bisschen schütteres Haar, ein bisschen beleibter als sonst. Er spielt eine Doppelrolle. Oder er spielt sogar eine Doppelrolle, okay. Und der heißt übrigens Ewan McGregor. Ah, okay, Ewan McGregor. Ja, stimmt. Jetzt, wo ich sage, klingt's auch besser. Und es spielt, den kann man auch gut falsch aussprechen. David Thewlis, glaube ich, heißt er. Wie wird das gesprochen? Thewlis. Das ist der, den kennen wir alle aus Harry Potter, Lupin oder zig anderen Filmen. Der spielt auch mit, was ich auch erstmal eine interessante Besetzung finde. Und dann, sehr gut. Und dann noch ein paar andere und unter anderem auch Mary Elizabeth Winstead. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Rolle da sein wird. Die kennt man ja zum Beispiel aus. Ja, die wird schon relativ groß sein. Ich denke auch, 10 Cloverfield Lane jetzt zuletzt gesehen. Mhm. Spielt auch wieder in Minnesota und wird irgendwann im Frühling weitergehen, ja. Im Frühling weitergehen und nicht im Frühling. Nee, sie spielt auch wieder irgendwie verschneit. Ja, verschneit ist nee, ich will den jetzt auch nicht unterstellen, dass es so ist, aber mir kam das irgendwie immer so vor, dass in der ersten Staffel dachten halt irgendwie die Macher, wir machen hier was Einzigartiges. Und in der zweiten Staffel merkte man so ein bisschen, dass sie irgendwie dachten, okay, wir sind uns absolut im Klaren darüber, dass wir hier einzigartigen Stuff machen und deswegen zeigen wir euch das, wie einzigartig wir sind, indem wir noch 50 Mal ein Splitscreen reinknallen, so irgendwie, und ich hoffe einfach, dass sie das nicht noch mehr in den Vordergrund stellen. Ansonsten freue ich mich total krass drauf. Ja, für die 10 Folgen hat's ja aber gut gepasst. Genau. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall eine der Serien, die ich gucken werde. Ich weiß eh schon, dass ich nicht viele Serien gucken werde. Und Fargo ist auf jeden Fall dabei. Ja. Ja. Und dann würde... Kann jetzt eigentlich John eine Serie sagen? Ja, ich hätte die Frage zu einer anderen Serie, die schon gestartet ist, jetzt Anfang Januar, ob da schon irgendjemand was von gesehen hat, und zwar von der 4. Staffel Sherlock. Nee. Nee. Okay, ich auch nicht, also wir alle nicht. Thema beendet. Okay. Soll aber nicht so gut sein wie die ersten 3 Staffeln. Ich habe viele enttäuschte Stimmen gehört. Irgendwie hat man auch das Gefühl, man ist so ein bisschen nicht direkt übersättigt, weil so viel gab es ja davon gar nicht. Aber es war so, es gab jetzt so viele eigentlich Höhepunkte der Geschichte oder der Story, hat man gedacht, woran alles noch verwobener ist. Und man kann sich nicht vorstellen, wie es jetzt noch irgendwie weitergeführt werden soll. Also. Das ist vielleicht, und so langsam will man vielleicht auch den Charakter Sherlock nicht auch, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bei mir war jetzt nur das Problem, dass ich noch warte, bis es auf Netflix kommt. Sonst hätte ich es auch schon geguckt, aber die Frage ist halt auch, wie viel Arbeit man da noch reinstecken kann. Ich meine, Martin Freeman und Benedict Cumberbatch sind jetzt Hollywood-Stars und ich denke, dass sie sich überhaupt die Zeit noch für Sherlock genommen haben, muss man den schon hoch anrechnen. Das müssten sie wahrscheinlich nicht. Du, Tom Hardy ist auch ein Hollywood-Star. Ja, gut. Also, das Argument, glaube ich, zieht nicht mehr heutzutage, weil es gibt genug große Hollywood-Stars, die einfach Serien machen. Ja, aber jetzt so für ein Ding mal zurückkommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob Tabu, wie das angelegt ist, ob das jetzt eine Staffel bleibt oder ob da noch was kommt oder so. Ich glaube, bei Tabu ist es auch so, dass Tom Hardy da sich selber so ein bisschen auch austoben kann und einfach machen kann, so ein bisschen, was er möchte. Also in gewissen Rahmen, was so eine Serie dann einfach vielleicht ein bisschen mehr bietet. Bei Sherlock weiß ich jetzt nicht, da wird Benedict Cumberbatch ja nicht so groß an der Handlung beteiligt sein. Nee, der wird ja... Ja gut, aber du, ey, wenn Cumberbatch und Freeman, wenn die Rollen denen wichtig sind, dann ist es, glaube ich, gar kein Problem. Also ich meine, Freeman hat die Dreharbeiten zu Hobbit unterbrochen, um Sherlock Staffel 3 zu drehen. Also das wird auch, und wenn man den Hobbit unterbrechen kann, dann kann man auch alles andere Zeug unterbrechen für die Serie. Das wird kein Problem sein, ich glaube. Das werden die schon weitermachen, außer wirklich, es endet halt irgendwann dann mal. Ja, weiß man ja nicht, ob es jetzt. Ich weiß nicht, ob eine 5. Staffel geplant ist. Ich weiß ja nicht, wie die 4. endet oder so. Wovon haben wir gerade gesprochen? Sherlock, ach so, ja. Sherlock. Weiß ich auch nicht. Ja. Okay, will dann Stefan mal eine Serie reinwerfen? Ja, gut, ich kann jetzt natürlich den obvious Call nennen, Game of Thrones. Oh nee. Ja, okay. Ja. Okay, und da will ich mal ganz, ganz ehrlich fragen an euch. Mhm. Seid ihr so krass noch gehypt da drauf? Nee, ich hab's nicht mal auf meine Liste mit drauf geschrieben. Nee, ich hab eigentlich gar keine Lust. Also ich habe das Gefühl, ich weiß schon, was passieren wird. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Serie mich noch irgendwie richtig packen kann. Also ich guck's mir natürlich an. Aber so das große Event. Das Event ist nicht mehr, du diskutierst nicht mehr, was wird jetzt passieren, sondern alle sind sich relativ einig, was passieren wird. Und dass es quasi abgehakt wird. Und das ist halt die große Angst, die ich habe. Und das wäre eigentlich der Serie unwürdig, wenn das jetzt nur noch in einer großen Schlacht enden würde oder so. Das wird wahrscheinlich 2 Wochen vor Start wird es dann wieder so ein bisschen hochkochen und dann wird es auch wieder hochgehen. Aber es ist nicht so irgendwie. Ich denke auch. Ich denke auch. Ja, aber es ist halt wirklich so, ich habe mich jetzt schon ein paar Mal irgendwie ertappt, dass ich halt da saß und dachte, ja, was kommt denn alles? Und dann habe ich halt an Game of Thrones irgendwie gedacht und dachte so, eigentlich solltest du gehypt sein, weil es geht ja jetzt zu Ende. Also eigentlich solltest du krass darauf irgendwie gespannt sein, aber ich habe mich selbst dabei ertappt, wie es halt nicht war. Und wie ich irgendwie dachte, ja, dann passieren wieder 10 Milliarden Sachen und alle sind wieder schockiert. Und dann geht's in die Pause und dann passieren nochmal ein paar schockierte Sachen und dann ist halt vorbei. Hm. Und irgendwie, ich gebe euch recht, dass wahrscheinlich, wenn es dann anläuft und wenn es dann losgeht, dann ist wieder Hype. Und Montag, wenn du es am Montag um 9 noch nicht geguckt hast, bist du eigentlich spät dran. Und man kann wieder nicht spoilerlos auf irgendwas gehen, bis man die Folge gesehen hat. Aber ich denke mal, dass der Hype kommt. Mhm. So wie du schon meintest, so 2 Wochen irgendwie davor. Das meint dann, oh mein Gott, Game of Thrones, oh mein Gott. Und dann werden die 7 Folgen, ne? 7 Folgen. Ja. Es macht ja auch irgendwie Spaß mit diesem Hype, beziehungsweise diesem Austauschen und dass es so ein Massenevent ist, woran so viele teilnehmen. Davon lebt es ja irgendwie so ein bisschen. Ja, absolut. Dann würde ich jetzt. Ja. Wir haben sie ja schon jetzt einmal kurz erwähnt, weil ich mich beim Schauspieler vertan hatte. Und ich habe es gestern mir nochmal angeguckt und es ist ein verdammtes Serienmeisterwerk. Über Stranger Things 2. Staffel reden. Hm. Ja, ist da irgendwas bekannt bereits? Das spielt ein Jahr später. Okay. Und Barb ist nicht tot. Stimmt, das habe ich auch irgendwo gehört, ja. Und sonst weiß ich nicht, was sonst. Echt, Barb ist nicht tot? Das war doch bei den Golden Globe das Intro. Ah ja, hat genau. Doch die Eleven hat doch gerappt. Also sie haben La La Land Hommage gemacht und hat Eleven gerappt und meinte, ja. Und übrigens erzählt es niemandem, aber Barb ist nicht tot. Und dann gibt es so eine Swimmingpool-Tanzszene mit Barb, was irgendwie seltsam war, aber. Ja. Naja, aber soll das jetzt das offizielle Announcement sein oder was? Also, ich würde mich wundern, warum sie es nicht machen. Also, warum die es sonst machen würden. Ich denke auch. Das wäre richtiger Quatsch gewesen. Hä, aber wurde sie nicht tot gezeigt? Man hat sie da halt so gesehen mit so einem Wurm im Mund. Aber der kleine Junge hatte ja auch dann am Ende. Na gut, ist auch egal. Aber jedenfalls, ich habe mir die Serie wirklich jetzt letzten Abend mit einem Kumpel, der es noch nicht gesehen hatte, mir am Stück nochmal die ersten 6 Folgen angesehen und das Ding ist so gut, wirklich. Das ist so ein Nostalgieritt und das ist so in allen Aspekten irgendwie cool und so unglaublich klug auch so eine Serie irgendwie kreiert, die wirklich alle demografischen Gruppen irgendwie abholt durch immer einen kleinen Aspekt, der irgendwo drin ist und dabei wirklich so unfassbar gut handwerklich umgesetzt und da bin ich auf die 2. Staffel wirklich richtig gespannt. Also wenn die das schaffen, nochmal auf dem Level hinzubekommen, dann ist dann wird es, glaube ich, die neue Nummer-1-Serie, weil da kann jeder sagen, was er will. Stranger Things hatte den größten Serienhype 2016. Also mit Abstand. Das war, als das Ding kam, da von da an war nur in aller Munde Stranger Things. Ich habe nicht eine Person irgendwie gehört, die halt meinte, ich fand die Serie schlecht oder sowas. Das war einfach nur, die Serie hat alles irgendwie auseinandergenommen, was halt kam. Und was den puren Hype einfach angeht und wahrscheinlich auch was die Qualität angeht, glaube ich, führt keine Serie an Stranger Things vorbei 2016. Und deswegen natürlich astronomisch hohe Erwartungen an die an die Second Season. Ich fand es auch wirklich schön bei dieser Serie, dass sie die nicht im Vorhinein so groß aufgebaut haben mit wir haben den und den Schauspieler und das wird so großartig, sondern es war einfach plötzlich da, du hast Netflix angemacht und dir wurde vorgeschlagen Stranger Things ganz vorne und dann war es einfach nur noch von Mund zu Mund gesagt, hast du schon Stranger Things gesehen? Nee, mach ich morgen. Ja. Weil ich weiß noch genau, das war total wahnsinnig. Also, um ganz kurz über die erste Staffel noch so eine Anekdote zu erzählen, wenn ich darf. Ja. Ich bin in die USA geflogen und saß im Flieger, 10 Stunden Flug, saß irgendwie, chillte 3 Stunden irgendwie nur rum und dann dachte ich, ja, bevor du hast du zu Hause noch diese eine Serie dir raufgepackt quasi auf den Laptop, weil ich ja on the fly nicht halt Netflix gucken konnte. Und fängst du mal an. Und dann habe ich halt wirklich die ersten 6 bis 7 Folgen am Stück durchgerasselt. Also ich konnte wirklich echt nicht aufhören. Ich saß in diesem dunklen Flieger und habe einfach nur geguckt und geguckt und geguckt. Und dann in Los Angeles und ein Kumpel von Staffan und mir war quasi mit mir da, wollten wir halt abends irgendwie feiern gehen und ich konnte die letzte Folge die ganze Zeit nicht gucken, weil immer irgendwas geplant war von meiner Tante oder sowas und immer kam irgendwas dazwischen. Dann wollten wir halt wirklich feiern gehen und Alex war schon ready, angezogen, keine Ahnung was und ich meinte halt, ich kann jetzt nicht losgehen, ich muss diese letzte Folge gucken. Wenn ich diese letzte Folge jetzt nicht gucken kann, dann kann ich wirklich nicht mit, dann kann ich meinen Kopf nicht ausschalten heute Abend. Und also das hat selten eine Serie bei mir echt hinbekommen, dass ich wirklich sagte, egal was jetzt irgendwie geplant ist, egal was ihr machen wollt, egal wie sauer du denn auch auf mich bist, ich muss jetzt diese letzte Folge gucken. So, ansonsten kriege ich das nicht hin. Ja. Jo, also Geschichte Ende. Gut, so hat mich jetzt Stranger Things nicht mitgenommen, aber ja, freue ich mich auch auf die zweite Staffel auf jeden Fall. Haben wir denn sonst noch was? Ja. Ja, ey, mir fällt noch so viel ein. Ja, ist, also ich habe jetzt nur noch eine, naja, doch. Ich habe eine Serie, wo schon bekannt ist, wann die nächste Staffel rauskommt. Und die letzte Staffel liegt auch irgendwie 20 Jahre zurück. Und da wollte ich jetzt einfach mal dich, Tim, fragen, ob du die jemals gesehen hast. Und zwar ist ja eine neue Staffel für Twin Peaks angesetzt. Für Ende Mai. Zufällig mal Twin Peaks gesehen? Twin Peaks habe ich 3-mal durchgeguckt. Ah, okay. Junge. Naja, weiß ich ja nicht. Deswegen. Ich bin Pro. Deswegen freust du dich da drauf? Ich freue mich da sehr, sehr drauf, okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ich habe da, glaube ich, bisher nur mal irgendwann die allererste Folge gesehen. Also gut, du hast sie 3-mal gesehen. Das heißt, ich brauche dich gar nicht fragen, ob du meinst, es lohnt sich, sich die mal anzuschauen. Ja, lohnt sich. Auf jeden Fall, okay. Also vor allem für jeden, der Lost-Fan war, lohnt es sich. In Ordnung. War ich nicht, aber in Ordnung. Ich würde dann nochmal in die Runde werfen. Und zwar, weil wir über Marvel-Serien geredet haben. Es kommt ja auf jeden Fall Jessica Jones 2. Staffel raus. Aber nicht 2017, glaube ich. Doch, ich glaube schon. Wir haben ja 4 Staffeln. Glaubst du nicht? Das ist doch geplant für 2017, oder? Ich dachte 2018. Aber kann auch sein, dass die noch kommt, ja. Also vielleicht liege ich ja falsch, aber ich glaube 2017. Ich glaube, das ist echt eine der wenigen Serien, wo ich angefangen habe zu gucken und wenn dann eine zweite Staffel kommt, die ich mir nicht angucken werde. Weil ich das Ende der ersten als so eine Frechheit empfunden habe. Das war wirklich, es war mit das lächerlichste Serienende, was ich je gesehen habe. Ach, oder Staffelende, was ich hier gesehen habe. Da fällt mir noch ein anderes Ende ein, was hier noch auf der Liste sehe, was ich da sehe von John. Okay. Auch eine Serie, die ich nicht weitergeguckt habe, wo jetzt eine 3. Staffel kommt, nämlich Bloodline. Und hier würde ich mich freuen, wenn ihr nicht zu groß über die Handlung redet oder spoilert, weil ich habe angefangen vor einer Woche mir mal die erste Staffel anzuschauen, bin jetzt bei Folge 3. Wenn ihr jetzt aber sagt, das verläuft sich so sehr, das lohnt sich nicht, weiterzuschauen, bin ich noch an einem Punkt, wo ich sagen kann, ja, okay, ich überdenke das. Nee, also Bloodline, die erste Staffel ist richtig gut. Okay. Auch bis zum Ende, beziehungsweise bis zu den letzten 5-10 Minuten. Okay. Und dann wird es einfach unfassbar Quatsch. Okay. Weshalb ich auch die zweite Staffel nicht gesehen habe, weil ich möchte die erste Staffel als dieses eine Ding sehen. Ja. Und was sie dann am Ende machen, ist einfach eine Frechheit, die einfach nur Cliffhanger aufbaut und also du kannst, es ist kein Spoiler, okay. Du kannst nicht sehen, was da noch kommt. Du kannst es nicht sehen. Mhm. Und es ist einfach richtig schlecht gemacht, hat mich damals so wütend gemacht, dass ich an der zweiten Staffel gar kein Interesse hatte, auch nicht geguckt habe und ja. Also ich muss sagen, dass ich Bloodline erste Staffel wirklich abgöttisch gut fand. Ich habe das geliebt. Ich habe das irgendwie 2015 im Sommer auch relativ straight durchgeguckt. Also ich würde das von Staffeln, es sind nicht die letzten 15 Minuten, es sind, ist wirklich die letzte Szene. Ja, die, es gibt zwei Szenen. Okay. Und ich muss aber sagen, dass diese erste Staffel, was das Schauspiel angeht, ne, von einmal dem Hauptcharakter, dem Polizisten und dem Bruder, dem, wie heißt Ben der? Ben Mendelsohn und Kyle Chandler. Ben Mendelsohn, danke. Den, der für mich die Offenbarung war in auch dieser Serie und auch der Grund, wieso ich mich auf Rogue One so sehr gefreut habe. Die Serie sieht fantastisch aus. Ich finde, die ist dramaturgisch richtig krass in der ganzen ersten Staffel. Und vor allem auch, und ich glaube, das kann Staffan auch so sagen, ich werde jetzt hier nicht spoilern oder sowas, aber so 9. Folge auch und 8. Folge auch, das ist richtig gut. Also das ist wirklich bis auf das absolute Ende ist das richtig krass. Und ich habe mir die zweite Staffel auch angesehen. Letztes Jahr. Die ist deutlich schlechter. Keine Frage. Die ist deutlich schlechter. Aber gibt für mich trotzdem immer noch einiges her. Und ich finde schon, dass man die sich auch angucken kann. Sie ist in keinem Vergleich zur ersten Staffel, aber sie ist kein Müll. Okay. So. Ja. Ja. Aber krass, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass da die dritte Staffel dieses Jahr startet. Ja. Also was ich das bisher gesehen habe, mochte ich eigentlich auch gerne, so von der Stimmung. Es ist so schön ruhig und zumindest bisher und alles noch so ein bisschen subtil, aber bisher gefällt es mir auch wirklich ausgesprochen gut. Einer der besten Seriensongs, die ich jemals gehört habe. Also der Intro-Song. Ja, stimmt, der ist schön. Finde ich wundervoll. Der ist super gut. Dann würde ich jetzt nämlich noch was ja, also da sind meine Gedanken so zwiegespalten irgendwie, weil ich nicht weiß, was ich darüber denken soll. Und ich glaube, darüber werden wir jetzt ein bisschen diskutieren, ist Mr. Robot Season 3. Okay. Ja, habe ich hier nicht mehr draufgeschrieben, einfach weil ich nicht wusste, wann genau die startet. Irgendwann im Laufe des Jahres gehen ja alle Serien irgendwie ja, weiter. Die kommt auf jeden Fall. Genau. Also ich weiß es auch nicht genau, aber die kommt zu 100% 2017. Ja. Dazu. Und was sind eure Gedanken zu Mr. Robot Season 3? Na, ich glaube, Stefan hat die zweite nicht. Doch, ich habe die zweite gesehen. Doch, er hat die gesehen. Das weiß ich. Es ist genau dieselben wie zu Staffel 2. Ich bin ja nicht so begeistert von der Serie wie ihr. Find sie gut. Aber ich finde sie jetzt nicht so bahnbrechend und genial. Finde sie an manchen Stellen auch dumm. Zum Beispiel dieser Twist des Twistes wegen. Damit habe ich immer meine Probleme. Und das wird in der Serie öfter mal gemacht. Ansonsten, aber die ist halt eine gute Serie, ist spannend. Ich weiß jetzt aber nicht, was da jetzt noch so. Also, ich habe Angst, dass sie einfach zu viel Geheimnisse aufgebaut haben, die sie alle nicht auflösen können. Mit einigen Figuren. Und wenn sie es hinkriegen, ist es wahrscheinlich ganz gut. Wenn nicht, dann würde es mich nicht überraschen, sag ich mal so. Also, no. ich habe da keine großen Erwartungen dran, beziehungsweise oder habe noch nicht groß gedanklich versucht zu ordnen, wo ich glaube, wo es hingeht und werde es auch nicht machen, bis kurz bevor die Serie startet. Ich denke, die kann wieder großartig werden, auch die dritte Staffel. Sie kann es auch nicht werden. Ich lasse mich da einfach komplett überraschen. Möchte ich vorher nicht okay, krass. Auseinandernehmen. Weil ich bin halt irgendwie, also an die Serie habe ich schon einen sehr, sehr hohen Anspruch irgendwie, weil also ich glaube, John und ich finden ja die zweite Staffel beide sehr, sehr gut. Ja. Wir haben ja mal ausführlich drüber diskutiert und unsere Gänsehautaugenblicke und so weiter auch aufgezählt, glaube ich, in irgendeinem Podcast. Und ich finde schon, dass die Serie ein bisschen es ist die einzigartigste Serie, die momentan am Start ist. Da kannst du auch wirklich Fargo rausnehmen. Mr. Robot ist in so vielerlei Hinsicht ein Einhorn an diesem Serienhimmel, dass ich einfach irgendwie gespannt bin, was daraus wird. Ja. So mehr oder weniger. Weil klar ist ein Stranger Things auch irgendwie anders und Fargo ist auch irgendwie anders. Aber es hat dann immer noch irgendwie die Elemente, die man halt wiederfindet, schon hier und da mal. Und irgendwie Mr. Robot ist da wirklich das, wo du irgendwie am absolut wenigsten wiederfindest von anderen Serien, wo irgendwie immer dann was irgendwie anderes gemacht wird. Und ich bin einfach darauf gespannt, ob die das Ding gegen die Wand fahren oder ob das quasi wirklich ein 10 von 10 Ding am Ende wird, so. Aber das werden wir sehen. Ja, das kann es werden auf jeden Fall. Denke ich eigentlich auch und hoffe ich auch, ja. Ja, ich mach mal weiter. Natürlich wird es eine dritte Staffel von Narcos geben. Wann das weitergeht, weiß ich noch nicht. Da haben Stimme und ich ja auch schon mal einen kompletten Podcast zu aufgenommen. Ja. Und das wird richtig interessant. Das wird wirklich interessant, wie sie das machen. Ja, also es spielt danach, das weiß man, Kali-Kartell und so ein bisschen Leute, ein paar Darsteller sind jetzt auch schon bekannt. Die kannte ich aber allesamt nicht. Deswegen nochmal schauen, ob sie da noch irgendwen ganz Großes gewinnen. Aber wahrscheinlich verteilen sie es dann ein bisschen mehr auf die Charaktere und bauen nicht einen so ganz krass auf wie in Staffel 1 und 2 mit Escobar. Ja. Ich glaube, es wäre fast das Klügste, die Serie nicht Narcos zu nennen. Ja, kann auch sein, ja. Wenn, ich glaube, das würde denen eine Menge Druck nehmen, tatsächlich. Weil man muss immer mit Pablo Escobar vergleichen, das wird eine enge Kiste. Aber es wird interessant sein. Auf jeden Fall, ja. Dann hab ich hier eigentlich sonst nur noch stehen. Ich habe die erste Staffel nie gesehen, ist vielleicht auch nicht so interessant. Hast du mal The Path gesehen, Tim? Nee, okay, brauchen wir nicht groß drüber reden. Ist so eine Serie mit Aaron Paul, bekannt aus Breaking Bad. Ein bisschen dreht sich um ein bisschen so eine Sekte oder so ein Sektendorf. Kann ich aber auch nicht viel zu sagen. Habe ich, wie gesagt, nur mal die erste Folge geschaut. Geht auch weiter. Ja, sonst noch was? House of Cards, habe ich aber nie geschaut. House of Cards, genau, geht am 30. Mai weiter, meiner Meinung nach. Darauf bin ich auf jeden Fall gehypt, darauf freue ich mich sehr. Aber da habe ich irgendwie überhaupt keine Sorgen bei der Serie, weil ich einfach, ja, die haben halt Kevin Spacey und die haben halt alle anderen guten Sachen und die werden halt auf jeden Fall mindestens abliefern, wenn nicht sogar gut abliefern. Und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, das wird also sein, wie es halt sein wird. Was weitergeht, wo ich mal gucke und echt gespannt bin, ob sie die Serie so ein bisschen retten können noch, aus meiner Sicht, ist Fear the Walking Dead. Weil ich habe nicht nur Walking Dead, bin ich auf dem aktuellsten Stand, sondern auch Fear the Walking Dead, diese quasi Spin-Off-Serie. Und die eigentlich recht interessant angefangen hat, aber dann für mich jetzt in ein total bescheuertes Setting irgendwie gerutscht ist, was mich gar nicht interessiert. Und das letzte Ende war dann auch nicht mehr so toll. Und da bin ich echt mal gespannt, was da noch bei irgendwie rumkommt. Und dann selbstverständlich geht im Februar weiter, was sie mit Walking Dead weitermachen, wo wir jetzt wirklich schon in der 7. Staffel sind. Ich habe John schon oft genervt mit meinen Lobpreisungen für Jeffrey Dean Morgan, weil dieser Mann ein absoluter Gott ist und wie er Negan spielt, das ist so auszeichnungswürdig in jeder Hinsicht, weil das so gut ist einfach. Und ich freue mich wirklich einfach darauf, noch mehr von Negan zu sehen. Eigentlich kann mir alles andere ist mir ein bisschen egal momentan in irgendwie Walking Dead. Ich will einfach mehr davon haben. Darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Und wo ich ja, glaube ich, der Einzige bin, der es guckt fast, hier ist Vikings. Und Vikings bleibt dabei. Es wird immer besser. Es wird immer krasser. Ich glaube, es hat einfach wirklich von den finanziellen Mitteln inzwischen Game of Thrones schon überholt. Das ist, die hauen da mal eben eine 20-Folgen-Staffel raus, die qualitätsmäßig so krass aussieht. Und da kommt jetzt die letzte Folge raus, quasi in 3 Tagen von der 4. Staffel. Das heißt, 5. Staffel wird ja Ende 2017 dann wahrscheinlich beginnen. Und darauf bin ich noch extrem gehypt. Und dann endet es eigentlich mit meinen Aufzählungen, worauf ich mich doll freue. So. Okay. Ja, ich glaube, bei uns eigentlich auch, ne? Ich habe noch eine Serie, die ihr nicht gesehen habt, ja, denke ich mal, nämlich BoJack Horseman geht in die 4. Staffel. Und Hype. Ja, also ich kann es nicht oft genug erwähnen und möchte es auch immer erwähnen, wie gut BoJack Horseman einfach ist. Das Problem ist, dass sie es falsch vermarktet haben, als so eine lustige Comedy-Serie, die sie am Anfang auch ist. Aber die wird so depressiv und so tiefgründig. Das habe ich bisher in keiner anderen Serie gesehen. Das Problem ist, dass sie zwischendurch immer noch lustig sein möchte, was sie nicht so wirklich ist. Jedenfalls nicht so oft. Aber das ist einfach, also was da gezeigt wird, ist emotional, kann nichts mithalten, was ich bisher in Serien Geschäft gesehen habe. Auch Bloodline nicht, was auch so in die Kerbe schlägt. Aber BoJack Horseman sollte man sich echt mal angucken, sollte man eine Chance geben. Hat wieder grandios geendet, hatte wieder eine der besten Folgen aller Zeiten von allen Serien. Was ich auch schon öfter mal gelesen habe, wie gut, wie Leute die Folge fanden. Hm. Und die ist einfach grandios, wo sie eine ganze Folge ohne Reden auskommen. Was ich ja schon öfter gab, aber da ist es einfach richtig gut umgesetzt. Ist wahrscheinlich neben Fargo die Serie, auf die ich mich am meisten freue im nächsten Jahr. Okay, interessant. Okay. Ja. Wollen wir kurz abschließend probieren, jeder einfach mal spontan einen Top 5 rauszuhauen, worauf man sich am meisten freut? Oh, nee. Nee. Nee. Ich werd eh nicht fünf genau, Serien aber wir können, genau. Jahr. Also, wir können sagen, wir haben ja eigentlich gesagt, auf was wir uns besonders freuen, oder? Ich glaube, jeder konnte so ein bisschen, der wollte mitschreiben, was ihn davon interessiert. Und haben alle. Ich würde einfach mal gerne wissen, ob Game of Thrones bei einem von uns überhaupt in den Top 5 drin ist. Jetzt, wenn man jetzt so gerade momentan Zustand, wenn man jetzt sagen könnte, ich würde sagen nein, für mich. Genau, man könnte sich jetzt aussuchen, welche würde man jetzt am liebsten, dass sie morgen losgeht, dass man sie schauen kann, die neue Staffel, dann würde es wahrscheinlich auch, weiß ich nicht in die Top 5 also unbedingt. Bei mir schon. Na doch, vielleicht, ja. Also Fargo wäre weiter oben. Was hatten wir noch? Better Call Saul wäre weiter oben. Hatten wir bestimmt noch irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Sherlock, nee, obwohl. Dann würde ich vielleicht eher noch dann Game of Thrones eher weitersehen wollen. Also bei mir ist auf jeden Fall Fargo, Better Call Saul, Stranger Things. Ja, Stranger Things, habe ich vergessen, ja. Und Mr. Robot sind bei mir auf jeden Fall alle vor Game of Thrones. Natürlich, Mr. Robot habe ich auch. Und dann weiß ich nicht, ob Game of Thrones, ob der 5 ist oder ob sich da irgendwas anderes noch reinsneakt. Ja. Eigentlich, also ist auf jeden Fall eng. Und ich bin ganz ehrlich, so in den letzten Jahren hätte Game of Thrones bei mir, egal wann du mich irgendwie gefragt hättest, Game of Thrones hätte immer die Top 3 gemacht, immer. Hättest du mich gefragt, worauf freust du dich am meisten? Game of Thrones immer irgendwo in den Top 3 Plätzen. Jedes Jahr. Hm. Und jetzt ist irgendwie so ein bisschen Ernüchterung da. Ja. Ja. Aber lasst uns aufhören, jetzt über Serien zu reden. Und lasst uns ein bisschen über was wir zuletzt so geguckt haben. Genau. Mal quatschen. Abschließend. Da fange ich einfach mal an. Macht, weil ich gar nicht mal so viel gesehen habe. Zuletzt habe ich einen Film gesehen mit Mary Elizabeth Winstead, wo wir gerade dabei waren. Ein älterer Film. Und ich war sehr überrascht, als ich sie darin gesehen habe, weil ich gestern Abend, Nacht noch Final Destination 3 mir nochmal angeguckt habe zum 10. Mal, weil er alle 2 Wochen auf ProSieben kommt. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass die Hauptdarstellerin Mary Elizabeth Winstead ist. Was kann man zu Final Destination sagen? Ich finde die Reihe ziemlich cool. Einfach nur, weil immer diese dummen Tode, das ist einfach so ein Quatsch, was da immer passiert. Das ist halt kein Horror, das ist einfach nur großer Quatsch eigentlich. Aber ich finde es immer ganz kurzweilig, mir das anzugucken. Und der dritte Teil ist eigentlich sogar einer meiner Liebsten, weil die da angefangen haben, alles ins Lächerliche zu ziehen. Und das tut der Serie, hat der Serie ganz gut getan. Ja, genau. Das habe ich gestern gesehen. Also ich war letztens im Kino und habe Passengers nachgeholt. Ja. Nicht, weil ich den gucken wollte, sondern mein Vater wollte den eigentlich unbedingt sehen. Und dann dachte ich, na gut, einem geschenkten Gaul schaust du nicht ins Maul und so weiter. Und war dann doch tatsächlich überrascht, dass der Film nicht komplett scheiße ist. Ich hatte irgendwie so eine Grundeinstellung von wegen, das wird eh kompletter Mist. Weil einfach alles, was ich davor irgendwie davon irgendwo gesehen habe, fand ich irgendwie dumm. Und auch einfach dieses ganz offensichtliches, dummen Move. Ja, wer sind die beiden Topseller momentan? Ja, Jennifer Lawrence, Chris Pratt. Alles klar, komm, wir schmeißen jetzt mal schön in einen Film und dass ein bisschen Geld reinkommt. Aber am Ende des Tages wird der Film eigentlich relativ nett. Ich sag jetzt nicht, dass der überragend war. Ich glaube, ich habe dem so mir persönlich so eine 6,5 von 10 gegeben oder 6 von 10, irgendwie sowas. Aber ich habe halt echt mit so einer 3 von 10 gerechnet oder sowas. Also das war schon deutlich besser als erwartet, doch. Und Stefan, du hast den ja auch gesehen, ne? Ja, ich habe ihn auch so ähnlich bewertet. Der ist halt. Hm. Also, das habe ich, glaube ich, schon mal. Ah, nee, das habe ich nicht erwähnt. Der ist halt. Also, das ist schon. Das Problem ist, der Trailer suggeriert einen völlig anderen Film als Ja, der, absolut. den man am Ende sieht. Und dementsprechend kann man auch schlecht darüber reden. so, wann welche Figur ins Spiel kommt und so. Und ich würde einfach sagen, die erste halbe Stunde ist es. Ich weiß nicht, also der erste Teil des Films, bis es dann zu so einem Break Also kommt. einfach, also ich glaube, man kann einfach ganz klar sagen, dass diesen Aspekt, den der Trailer suggeriert, nämlich auf dem Schiff geht gewaltig irgendwas schief. Und man muss dieses Schiff irgendwie retten oder wie auch immer. Das sagt ja der Trailer aus. Der Film dauert eine Stunde 50 und ganz ehrlich, der Aspekt ist vielleicht die letzte halbe Stunde. Maximal, ja. Ja, davor ist es wirklich komplett irrelevant. Also der Film hat wirklich eine Stunde und 20 Minuten komplett andere Aspekte im Mittelpunkt. Und es spielt überhaupt keine Rolle. Ja, Gar das nicht. Problem ist aber auch, in dem Moment, wo es dann darum geht, dieses Schiff zu retten, wird der Film noch schlechter, als er dann davor schon ist. Also ich finde, Ja. er wird einfach, am Anfang ist er richtig gut, da dachte ich, oh, das wird jetzt ein richtig guter Film. Und dann wird so, dann passiert was, was man jetzt schlecht verraten kann. Ja. Dann kommt eine neue Figur ins Spiel und dann wird es nicht so, dann wird es schlecht, also dann wird es so mittelmäßig und am Ende wird es dann wirklich schlecht, wo sie dann versuchen, noch irgendwie Ja. Spannung reinzubringen. Ja. Ey, aber ne, also ich fand aber auch diesen Gedankengang, ne, also wie und warum denn die zweite Figur ins Spiel kommt, das fand ich eigentlich Ja, nice. ja. Also ich fand eigentlich geil, so, ne? Also ich will jetzt nicht irgendwie hier spoilern oder sowas, aber dieses halt, auf welche Art und Weise sie jetzt reinkommt oder nicht, fand ich eigentlich auch mega geil. Und dass der Aspekt überhaupt nicht irgendwie in den Trailern so angesprochen wurde, eigentlich mega, mega schade. Aber wie gesagt, er ist besser als erwartet und ich finde, es ist schon so Light-Unterhaltung, die man sich antun kann. Ja, hat auf jeden Fall schöne Schauwerte. Ja, ansonsten habe ich Silence geguckt von Martin Scorsese, der Oscar-Film, und war komplett weggefegt. Ich fand den so dermaßen krass. Ich würde fast sagen, oh Gott, ich habe ja auch La La Land gesehen und alles, aber oh Gott, es ist schwer, aber ich würde fast sagen, ich würde dem am liebsten den Oscar gönnen. Ist der nominiert? Also ich meine jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht genau die Nominiertenliste im Kopf. Ich meine, egal wofür er nominiert ist, quasi, würde ich ihm den Oscar gönnen. Also irgendwo ist er Weil nominiert, ja. der ist auf jeden Fall mehrmals Also Martin nominiert. Scorsese ist aber nicht nominiert. Nee, das stimmt, hätte mich. Nee, na, der hat ja auch schon einen. Aber also, Nee, weil. der ist, Nee, der trotzdem. Film ist wirklich richtig, richtig krass gut. Okay. Ich finde den ganzen Cast auch super und die Optik ist der Wahnsinn. Auch einer der wenigen Filme, die auf Filmmaterial gedreht wurden und nicht digital. Von allen, die für beste Kamera nominiert sind. Und muss man sich auf jeden Fall angucken und denke mal, wird sich hier auch jeder von Filmexe auch tun. Also wird sich den Ehrlich angucken. gesagt, noch gar nicht von dem Ich auch gehört. nicht groß. Klingt aber interessant. What? Echt nicht? Nee. Ey, guckt euch mal die ganzen Trailer und so weiter dazu an, also großartig, richtig Okay. großartig. Und vor allem mit meinem Liebling Adam Driver, der Kylo Ren spielt, der liefert da auch ordentlich ab, würde ich mal Okay. meinen. Und der hat jetzt auch echt einen schönen Karrierestart irgendwie hingelegt, ne? Also Force Awakens gemacht, dann Patterson gebracht, der ja kritikenmäßig super gut ankam. Und jetzt halt noch Silence, was halt ein Oscar-Film ist, wo er auch unglaublich gut ankommt. Ich glaube, das ist schon ein ganz guter Start. Ja, und dann wollte ich noch einmal kurz reinwerfen, habe ich vor einer Woche, glaube ich, geguckt. Seit Ewigkeiten irgendwie nicht mehr geguckt. Ich glaube, 6 Jahre war es ja, habe ich mir Hot Fuzz nochmal Ach angeguckt ja. mit Simon Pegg. Und ganz ehrlich, immer noch Ja. einer der lustigsten Filme, die ich Ja, kenne. stimmt. Also so grandios, so ein geiler Film, kann man sich nur angucken. Umso mehr schade, dass der dritte Teil da leider so gar nicht rankam, fand ich, an den Ja, ersten und ja. zweiten. Okay, um das Ganze abzuschließen, was ich zuletzt gesehen habe. Also ich wollte nur einen Film erwähnen, aber na, mach du das mal. Ja, okay. Also im Kino zuletzt gesehen habe ich, ich kann es nicht mehr ganz genau ordnen, welchen zuerst. Ich habe Split gesehen. Du hast Split gesehen, wie fandest du Split? So vor 2 Wochen schon oder so. Ich habe eine Kritik dazu geschrieben, kannst du dir auch durchlesen. Ich fand Split, er ist leider und hinter meinen Erwartungen ein bisschen zurückgeblieben. Also so viel muss ich sagen. Er ist gut, aber leider hatte ich das Gefühl, es passiert nicht so viel mehr als das, was man im Trailer halt schon so sieht. Ne? Man hätte da ein bisschen mehr draus machen können. Ansonsten, McAvoy ist großartig. Leider habe ich ihn auf Deutsch gesehen, weil Pressevorführung war auf Deutsch. Konnte ich mir ja nicht aussuchen. Mhm. Wäre vielleicht auf Englisch dann oder wahrscheinlich noch einen Ticken besser gewesen. Ist ganz gut, aber ja, jetzt auch nicht grandios. Leider. Ein bisschen besser tatsächlich fand ich zum Beispiel, oder um einiges besser noch, ich habe letztens Nocturnal Animal auch gesehen. Mhm. Den fand ich wirklich stark. Ich weiß nicht, ob den hier schon jemand gesehen hat. Ich habe den gesehen. Ja. Den fand ich wirklich großartig, weil den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Mit Amy Adams und Jake Gyllenhaal und Aaron Taylor Johnson. Der spielt noch mit. Der war toll, oder? Hat nicht Aaron Taylor Johnson für einen Golden Globe bekommen? Kann sein. Auf jeden Fall sind, glaube ich, 2 Darsteller aus dem Film sind auch für besten Nebendarsteller nominiert. Michael Shannon ist auf jeden Fall nominiert. Das ist der ältere Nebendarsteller. Ja, den fand ich wirklich, wirklich richtig gut. Der wird auch irgendwie in meine Top 10 auf jeden Fall 2017, kann ich jetzt schon sagen, reinkommen. Und wirklich zu allerletzt gesehen, nämlich gestern Abend, habe ich mir mal, ich glaube, über 2,5 Stunden Zeit genommen und habe mir den alten Apocalypse Now angeschaut. Ich habe den nie gesehen gehabt, muss ich gestehen, von 79. Warte, hast du Redux geguckt oder normal? Weil Redux sind 3 Stunden 40 oder so. Ich habe den über Netflix. Ich dachte, ich hätte die ungekürzte Version gesehen, aber die ging 2,5. Ja, war da, dann ist es die gekürzte. Redux dauert 3 Stunden 40. Achso, nee, die habe ich nicht gesehen. Nein. Ich habe die 2,5 Stunden Version gesehen, aber die war auch schon lang genug. Da sind ja auch viele sehr ruhige Einstellungen. Damit habe ich auch nicht so gerechnet, weil viel mehr noch als dass irgendwie geschossen wird oder sonst was, sind sehr schon fast psychedelische Szenen, wo es nur Landschaftsaufnahmen und Musik gibt. Und ich fand den ausgesprochen gut, hat mir gut gefallen. Weiß nicht, hast du ihn mal gesehen, Stefan? Ich habe ihn mal angefangen, aber ich glaube, die Redux-Version und dann habe ich irgendwann geguckt, so, okay, jetzt habe ich 2 Stunden, da kommt noch 1 Stunde 40, dann hatte ich keine Zeit mehr und seitdem habe ich nicht nochmal reingeguckt. Ja. War das nicht auch so, warst das nicht du, der den irgendwann um irgendwie 1 Uhr morgens angemacht hat? Nee. Also ich kenne nur irgendwie die, achso nee, es war irgendwer anders, irgendwer hat mir mal erzählt, der hatte keine Ahnung, dass was Apocalypse Now ist, ne, sondern nämlich dieses monumentale, ewig dauernde Kriegsepos. Und hat irgendwie um 1 Uhr morgens gedacht, ja, ach, hört sich ja ganz nett an, ich mach den jetzt mal an, und war dann irgendwie um 3 Uhr morgens so platt und fertig mit der Welt, dass er ihn ausgemacht hat. Ja, genau, okay. Das habe ich letztens gesehen. Ich habe dann noch einen Film letztens gesehen, nachdem ich mir die Oscar-Nominierung mal so angeguckt habe, dachte ich mir, okay, muss ich ein paar Filme nachholen. Hab dann geguckt, welche denn schon auf Netflix oder Amazon verfügbar sind. Und der einzige, der verfügbar war, war der 13. von Anna de Verne, spricht man die so aus? Ich weiß nicht. Ja. Über eine Dokumentation, also ist nominiert für besten Dokumentarfilm, über das Verhältnis von Weißen und Schwarzen in Amerika anhand der Strafvollzugsanstalten. Also wie das Verhältnis ist, warum so viele Schwarze inhaftiert sind, und es wird so aufgedröselt. Ist auf jeden Fall super interessant und schockierend, vor allem, weil sie da Bill Clinton als Hauptschuldigen ausmachen, was ich eigentlich ganz interessant finde. Natürlich Reagan auch und Nixon, die das aber vorsätzlich gemacht haben, während Bill Clinton das so gemacht hat, um einen Gegenpol zu den Republikanern zu machen. Aber ich will es jetzt nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall, Bill Clinton ist ein schlimmer Mensch nach dem Film. Und mich hat aber gestört, dass sie einfach keine Gegenstimme zulassen, wird einfach die ganze Zeit gesagt, alle haben das gemacht, um die Schwarzen diskriminieren, alle sind böse. Dieses Gesetz wurde erlassen, damit Schwarze ins Gefängnis kommen und so weiter und so weiter. Es wurden keine Gegenargumente gesagt und sowas hasse ich einfach. Also die Gegenargumente können natürlich auch schwachsinnig sein. Also nein, sie müssen jetzt keine erfundenen Sachen machen, aber man muss irgendwie eine Chance haben, nachzuvollziehen, was ein Gegenargument wäre. Und nicht einfach sagen, ey, hier, was wurde den Schwarzen angetan? Das ist doch ein Skandal. Was es auch ist, aber in dem Maße, wie sie es da sagen, kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, und das fand ich nur ganz interessant, wenn man sich auch mal anguckt, wer so alles nominiert ist, weil es ja doch im Vergleich zu letzten Jahr, wo die Oscars keinen einzigen afroamerikanischen Darsteller nominiert haben und überhaupt keinen Beteiligten. Jetzt sind 150 nominiert. Ja. Also deswegen, also ich finde es an sich gut, aber es sind jetzt fast mehr Darsteller als Weiße. Und wenn man sich dann, also wenn man einmal logisch rangeht und 20% aller Darsteller in Hollywood sind nur schwarz und dann sind plötzlich so viele nominiert, also ist natürlich ein Zeichen, was man damit setzen will, aber vielleicht hat man es dann doch ein bisschen übertrieben. Wobei ich kann natürlich die Leistung alle nicht einschätzen. Ja. Aber ich finde das Thema trotzdem ganz interessant, wie man jetzt dagegen wirkt. Mittwoch ist Pressevorführung zu Moonlight. Ja. Tim. Kannst du ja mal merken. Alles klar. Wie viel Uhr? Ich glaube abends. 17:30. Achso, 17:30. Alles klar, merke ich mir. Okay. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das hier. Ja. Immer schön liken, ne? Teilen, folgen, genau. Fragen stellen, Feedback geben, alles. Ja. So. Ja, auf iTunes bewerten ist wirklich, wirklich, wirklich ganz schön und ganz wichtig, weil dann werden wir auch irgendwie ein bisschen irgendwo angezeigt. Ansonsten versumpfen wir da irgendwo in den Tiefen. Das wäre ganz schön. So umständlich ist es nicht. Einfach ein paar Sterne geben. Ja, müssen auch nicht funktionieren. Genau, können auch 4 sein. Oder 3, Hauptsache Bewertung. Jo. Okay. Na dann, bis nächste Mal. Jo. Hau rein. Tschüssi. Ciao.